Ralph Bredel, Vertreter der Organisation für industrielle Entwicklung der UN, überreichte am 13. Juli dem Außenminister der DVRK Ri Yong-ho sein Beglaubigungsschreiben. Ri Yong-ho führte mit dem Vertreter ein Gespräch.